Und wir Galater 2 auf in unseren Bibeln. Let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute Morgen. For the privilege of meeting. Für das Vorrecht, dass wir uns treffen können. In your presence. In deiner Gegenwart. And that we can open your word together. Und dass wir dein Wort zusammen öffnen können. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to finish this series on temptation. Ich möchte mit dieser Serie über Versuchung. It'll be the end of a three-part series. Das wird das Ende einer dreiteiligen Serie sein. The first one was beware of yielding to temptation. Das erste war, seid vorsichtig der Versuchung nachzuhängen. Because when we yield to temptation, we put three things at risk. Denn wenn wir uns an die Versuchung hingeben, dann riskieren wir drei Dinge. Our future, unsere Zukunft, our family, unsere Familie and our faith. Und unseren Glauben. We talked about people like Samson, wir haben über Leute gesprochen wie Simson, who lost his eyes. Der seine Augen verloren hat. We talked about King Saul, wir haben über König Saul gesprochen. We talked about Judas, über Judas. How Samson, Saul and Judas all committed suicide at the end of their lives. Wie Simson, Saul und Judas, alle drei haben Selbstmord am Ende ihres Lebens begangen. And how Solomon didn't make it into Hebrews 11. Und wie Salomon es nicht in Hebräer 11 geschafft hat. Because at the end of his life he was a disgrace to the Lord. Denn am Ende seines Lebens war er eine Ungnade für Gott. Worshipping demons and er hat Dämonen angebetet, other gods. Und andere Götter. And last week we talked about drinking the cup. Und letzte Woche haben wir davon gesprochen, den Kelch zu trinken. That means trusting God. Das bedeutet, Gott zu vertrauen. For the unique set of circumstances. Für die einzigartige Zusammenstellung der Umstände. That God has prepared for me. Die Gott für mich vorbereitet hat. So that he can use me in a very unique way. Damit er mich in einer einzigartigen Weise gebrauchen kann. And how we're so tempted to compare the cards we have in our hands. Und wir sind so versucht, die Karten, die wir in unseren Händen halten, zu vergleichen. And we don't seem to have much. Und es sieht so aus, als hätten wir nicht viel. We look at someone else's hand. Und wir schauen auf die Karten des anderen. We think, you know, if I had those cards, I could do a lot more with my life. Und wir denken, wenn ich diese Karten hätte, dann könnte ich viel mehr aus meinem Leben machen. So we begin to add cards. Und so beginnen wir Karten dazuzugeben. Trying to help God. Um zu versuchen, Gott zu helfen. Trying to better our life. Und versuchen, unser Leben zu verbessern. And we only make our life more complicated. Aber wir machen unser Leben nur komplizierter. But no matter how complicated we make our life. Aber ganz egal, wie kompliziert wir unser Leben machen. God is always there. Gott ist immer da, to help us. Um uns zu helfen. No matter how complicated we make our life. Egal wie kompliziert wir unser Leben machen, God is always there to help us. Gott ist immer da, um uns zu helfen. Like the prodigal son who came home. So wie der verlorene Sohn, der nach Hause kam. The father didn't scold him. Der Vater hat ihn nicht zurechtgewiesen. The father embraced him. Er hat ihn umarmt. And God is always willing to work with us. Und Gott ist immer willens, mit uns zu arbeiten. With all of our failures. Obwohl wir trotz unserer Fehler. And we will make failures. Und wir werden Fehler machen. We don't have to be afraid of them. Und wir müssen keine Angst davor haben. We just have to realize that the more cards we add to the hand. Wir müssen nur verstehen, je mehr Karten wir in unsere Hand dazugeben. The more we're going to have to trust God. Umso mehr müssen wir Gott vertrauen. And it's easier to trust God with less cards. Es ist leicht, Gott mit wenig Karten zu vertrauen. But for some people, they don't trust God with less cards. Aber manche Menschen vertrauen Gott mit wenig Karten. So they add a few cards and they make life more complex. So geben sie noch ein paar Karten dazu, um das Leben noch komplexer zu machen. And suddenly they have no choice but to trust God. Und plötzlich haben sie gar keine Wahl, außer Gott zu vertrauen. God says, no problem with me, as long as you're trusting me. Und Gott sagt, es ist kein Problem für mich, solange du mir vertraust. You want to drink a bigger cup, that's okay with me. Du möchtest einen größeren Kelch trinken, das ist okay für mich. So there's a lot of grace. Also es gibt sehr viel Gnade. A lot of freedom. Sehr viel Freiheit. But I want to talk about one card that we want to be so careful not to add to our hand. Aber ich möchte über eine Karte sprechen, wo wir sehr vorsichtig sein sollen, sie nicht zu unseren Karten dazuzugeben. You know, there's a lot of cards that we can add, like a bad decision in a relationship. Karten, die wir dazugeben können, so wie eine schlechte Entscheidung, eine Beziehung, a bad decision for a job, eine schlechte Entscheidung für einen Beruf, a bad decision in the direction of my life, eine schlechte Entscheidung bezüglich einer Richtung in meinem Leben. And suddenly we're dealing with a lot of consequences. Und plötzlich müssen wir mit einigen Konsequenzen umgehen. But there's one card we have to be so careful of. Aber es gibt eine Karte, wo wir sehr vorsichtig sein and müssen. And this card we take without even realizing it. Und diese Karte nehmen wir, ohne es zu bemerken. And it's in our hand, but we don't see it as bad. Und sie ist in unserer Hand und wir sehen sie gar nicht als schlecht. Oh, adultery we see as bad. Ehebruch, das sehen wir als schlecht. Murder, Mord, lying, Lügen, dishonesty, Unehrlichkeit, bitterness, Bitterkeit, anger, Zorn, jealousy. All these things, they're so easy to recognize. All diese Dinge sind so einfach zu erkennen. But there's one card we take. Aber es gibt eine Karte, that wir is die so nehmen. Difficult to recognize. Es ist so schwierig, sie zu erkennen. And it's really the most dangerous of them all. Und es ist wirklich die gefährlichste von allen. And let's read in Galatians 2 and see if you can figure out what that card is. Lesen wir in Galater 2 und wir sehen, ob ihr herausfinden könnt, was diese Karte bedeutet. Look at verse 19, Galatians 2. In Vers 19, Galater 2. For through the law I died to the law. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. That I might live to God. Damit ich Gott lebe. I have been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. It is no longer I who live. Und nicht mehr lebe ich. But Christ lives in me, sondern Christus lebt in mir. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. How many of us are still living in the flesh? Wie viele von uns leben immer noch im Fleisch? We're all here, right? Wir sind alle da. Okay. The life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, who loved me, der mich geliebt and hat, delivered himself for me, und sich selbst für mich hingegeben hat. I do not frustrate the grace of God. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. For if righteousness comes through the law, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, then Christ died needlessly. Dann ist Christus umsonst gestorben. And this card that somehow so subtly comes into my hand, und diese Karte, die irgendwie so plötzlich in meine Hand kommt, which neutralizes my life really more than any other card, die mein Leben neutralisiert als irgendeine, mehr als irgendeine andere Karte, only because it's so unrecognizable, und nur weil sie so unbemerkbar ist, is the card of righteousness. Das ist die Karte der Gerechtigkeit. Self righteousness. Selbstgerechtigkeit. And because it looks so bright, und weil sie so leuchtend aussieht, when the card appears in my hand, und wenn die Karte in meiner Hand erscheint, you know, it's not like the Schwarze Peter, you know, das ist nicht game. Wie der Schwarze Peter. There's this little card game I was playing with the Gervinat kids. Das war, ist so ein Kartenspiel, das ich mit den Gervinat-Kindern gespielt habe. Spiel mal Schwarze Peter. Let's play okay. Black Peter. So we're playing this card game, and if you get Black Peter, und so spielen wir dieses Kartenspiel, und wenn du den schwarzen Peter bekommst, at the end, then you am lose. Ende, dann verlierst du. And I had Black Peter in my hand. Und ich habe den schwarzen Peter in meiner Hand so gehabt. I put him in the top, in the middle, real high. So habe ich ihn in der Mitte ganz hoch reingereiht. I went to one of the kids and I said, choose. Und ich habe zu den Kindern die Karten hingehalten und habe gesagt, wählt. Of course, because he's only 4 years old, he took the top card. Und natürlich, er ist 4 Jahre alt, also hat er die ganz oben genommen. And I got rid of Black Peter. Und er hat den schwarzen Peter bekommen. And then it came around to his turn, he put it real high. Und dann, wie er an der Reihe war, hat er es ganz hoch oben angereicht. And Mary had to pick, and she didn't pick the real high card. Und Mary hat es nehmen müssen, und sie hat nicht die obere Karte and genommen. And he's like, this one, you know. Und er, die da. Want to get rid of Black Peter. Er wollte den schwarzen Peter loswerden. These things are so obvious. Diese Dinge sind so offensichtlich. But there's this one card that is so unobvious. Aber es gibt eine Karte, die so unbemerkbar ist. And it's the card of of my own righteousness. Und das ist die Karte meiner eigenen Gerechtigkeit. And self-righteousness even sounds like a black card, you know. Und Selbstgerechtigkeit, das klingt schon wie eine schwarze Karte. But how about my own righteousness? Aber was ist mit meiner eigenen Gerechtigkeit? Doesn't look so black. Das sieht sich nicht so ganz schwarz aus. I do have a righteousness, don't I? Ich habe doch eine Gerechtigkeit, oder nicht? But my righteousness nullifies, it frustrates the grace of God. Aber meine Gerechtigkeit, die setzt die Gerechtigkeit Gottes außer Kraft. And when we talk about putting our faith at risk, und wenn wir darüber sprechen, unseren Glauben zu riskieren, we can't get that confused with God trying to purge us of our own righteousness. Dann dürfen wir das nicht damit verwechseln, dass Gott versucht, unsere eigene Gerechtigkeit zu nehmen. Because sometimes we lose our faith. Denn manchmal verlieren wir unseren Glauben. But actually it was a good thing. Aber eigentlich war es eine gute Sache. Because it was our faith. Denn es war unser Glauben. Meaning it was faith in ourselves. Das bedeutet, es war Glauben an uns selbst. And the Lord is always setting us up. Und der Herr reiht uns immer ein, to deliver us from our own faith. Um uns von unserem eigenen Glauben zu befreien. From trusting ourselves. Davon uns selbst zu vertrauen. So he takes fishermen, also nimmt er Fischer, and he puts them in a boat, und er setzt sie in ein Boot. And he says, I'll meet you boys on the other side. Und er sagt, ich treffe euch auf der anderen Seite. He goes into a mountain to pray. Und er geht in den Berg, um zu beten. And the boys are they're rowing like, und die Jungs rudern. And they're somewhere in the middle. Und irgendwo in der Mitte. And there's a storm and it's kommt plötzlich ein Sturm. And the winds are blowing. Und der Wind weht. And then suddenly the Lord just is walking on the water. Und plötzlich geht der Herr am Wasser. He's not even looking at them. Er schaut sie nicht mal an. He's just walking on the water like he's going to pass them by. Er geht so am Wasser, als würde er bei ihnen vorbeigehen wollen. Like I told you, I would meet you on the other side. So wie ich habe euch gesagt, ich treffe euch auf der anderen Seite. Like, when you're like rowing. Und die rudern und mühen sich ab. Trusting in themselves, und Vertrauen in sich selbst, not thinking of it as a bad thing, just normal, und denken daran nicht als etwas Schlechtes, and sondern the Lord es ist normal. Is just, not even looking at them. Und der Herr geht da vorbei und schaut sie nicht mal an. And they're like, look, oh, a ghost. Und sie schreien, schau, ein Geist, a ghost! Ein Gespenst. They're screaming, ghost. Und sie schreien, ein Gespenst. Grown men, you know. Erwachsene Männer. Like, come on, put some muscle into it. So, gebt noch mehr Muskeln dazu. Come on, John, don't be lazy. Row! Kommt John, ruder gescheit. Row! A ghost! Ein Gespenst! A ghost! Ein Gespenst! They all start crying, a ghost! Oh my God! Und sie schreien, ein Gespenst! And it's the Lord. Und es ist der Herr. And he says, don't be afraid. Und er sagt, habt keine it's Furcht. Me. Es bin ich. Walking on the water. Ich gehe am Wasser. And Peter says, if it's you, Lord, then let me come out. Und Petrus sagt, wenn es du bist, Herr, dann lass mich rauskommen zu dir. Come on out. Und der Herr sagt, he's komm on, raus. He's walking on the water. Er geht am Wasser. Right on the top of the water. Auf dem Wasser. Like it was glass or something. So als wär's Glas. And Peter gets out of the boat. Und Petrus steigt aus dem Boot heraus. He starts to walk on the water. Und er beginnt am Wasser zu gehen. Until one of the disciples says, bis einer der Jünger sagt, watch out for that wave, Peter. Pass auf diese Welle auf, Petrus. What wave? Welche Welle? That one. Die da. And all of a sudden he starts to sink. Und plötzlich fängt er an zu sinken. Probably John was making fun of him, right? Vielleicht hat sich der Johannes über ihn lustig gemacht. Here's Peter in the big moment. Petrus in diesem großen Moment. Watch this. Schaut euch das jetzt an. Here I come, Lord. Hier komme ich, Herr. I'm doing it. Look. Ich mache es. Seht. Oh yeah, Peter. Look at the wave over there. Oh ja, Petrus. Schaut dir die Welle dort an. Where? Wo? Starts going down. Und dann plötzlich geht er unter. Save me, Lord. Rette mich, Herr. And the Lord takes him by the hand. Und der Herr nimmt ihn bei der Hand. And they walk back together. Und sie gehen zusammen zurück. This is our life. Das ist unser Leben. Our life in the spirit is nothing less than walking on water. Unser Leben im Geist ist nichts weniger als am Wasser zu wandeln. We live by the faith, by faith in the Son of God. Wir leben im Glauben an den Sohn Gottes. Anything less, alles was weniger is a nightmare. Ist ein Albtraum. The life that God has prepared for us. Das Leben, das Gott für uns vorbereitet hat. Come unto me. Kommt zu mir. For my yoke is easy and the burden is light. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Our spiritual life in the Lord. Unser geistliches Leben is not this drudgery. Ist nicht dieses Abmühen. I gotta go to church again. Ich muss schon wieder in die Gemeinde gehen. There is a discipline in the spirit. Da gibt es eine Disziplin im Geist. To get beyond my emotion. Um jenseits meiner Emotionen zu gelangen. And to do what I know will be the healthiest for me. Und das zu tun, wo ich weiß, es wäre das gesündeste für mich. And after I've done it, I'm very happy I did it. Und nachdem ich es getan habe, bin ich sehr glücklich, dass ich es getan habe. But to be doing things. Aber Dinge zu tun. And not happy. Und nicht glücklich Aren't zu sein. You glad you came to church? Bist du nicht froh, in die Gemeinde zu kommen? No, I'm not glad I came. Nein, ich bin nicht froh, dass ich gekommen bin. I just do these things ich tue das einfach. To please you, to please God. Um dir zu gefallen, um Gott zu gefallen. But that's not the Christian life. Aber das ist nicht das Leben eines Christen. The Christian life is something that is characterized by freedom. Das christliche Leben ist etwas, was durch Freiheit charakterisiert ist. 2. Korinther 3, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. If you continue in my word, you will know the truth will set you free. Wenn du in meinem Wort bleibst, dann wird die Wahrheit dich frei machen. But we find ourselves so oftentimes not free. Aber wir finden uns so oft nicht frei. We lose our joy. Wir verlieren unsere Freude. And oftentimes it's because we've picked up a vice Peter, a white Peter. Und manchmal ist es deshalb, weil wir einen weißen Peter gezogen haben. And we think this is a good card. I'll hold this card. Und wir denken, das ist eine gute Karte. Ich werde sie behalten. And it's actually something that God is trying to take out of our hand as we hold on to it. Aber eigentlich ist es etwas, was Gott versucht, aus unseren Karten rauszunehmen, während wir es festhalten versuchen. Now look at chapter 3. Schauen wir uns Kapitel 3 an. And you'll see Paul's rebuke of the Galatians. Und ihr seht, wie Paulus die Galater zurechtweist. You foolish Galatians. Ihr törichten Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch bezaubert? Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. This is the only thing I want to find out from you. Nur dies will ich von euch wissen. Did you receive the Spirit by the works of the law? Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen? Or by hearing with faith? Oder aus der Kunde des Glaubens? Are you so foolish? Seid ihr so unverständlich? Have you begun by the Spirit? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, are you now being perfected by the flesh? Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? You see the card they took? Ihr seht, welche Karte sie genommen haben. My own righteousness. Meine eigene Gerechtigkeit. And they received it as a good card. Und sie haben sie angenommen als gute Karte. When they picked it from the other person, they thought, oh, white Peter. Als sie es genommen haben von der anderen Person, da dachten sie, oh, super, ein Isn't weißer that great? Peter. My own righteousness. Meine eigene Gerechtigkeit. I was waiting for this card. Ich habe auf diese Karte gewartet. Well, I mean, I was struggling with cigarettes and marijuana. Ich habe zu kämpfen gehabt mit Zigaretten und Marihuana und Alkohol. Anger and jealousy. Und Zorn und Eifersucht. Boy. Now I finally have my own righteousness. Jetzt habe ich endlich meine eigene Gerechtigkeit. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Adonai Elohim. Wir preisen dich, Adonai Elohim. I thank you, Lord. Ich danke dir, Herr. With all of my heart. Mit all meinem Herzen. For my own righteousness. Für meine eigene Gerechtigkeit. And thank you that I'm not like them. Und danke, dass ich nicht so bin wie die. And I'm not like them. Und nicht so wie die. And I'm not like those who come to church late. Und ich bin nicht so wie die, die zu spät in die Gemeinde kommen. To those who walk in after worships, I'm not like them. Und die, die nach dem Lobpreis erst reinkommen. Ich bin nicht so wie die. I'm not like those who don't give generously. Ich bin nicht so wie die, die nicht großzügig geben. I'm not like those who forget their Bibles. Ich bin nicht so wie diejenigen, die ihre Bibeln vergessen. I'm not like those who don't take notes. Ich bin nicht einer von denen, der keine Notizen macht. Thank you for my own righteousness. Danke für meine eigene Gerechtigkeit. And that card Und diese Karte will destroy us quicker than anything else. Wird uns schneller zerstören als irgendetwas anderes. Because if you're jealous, denn wenn du eifersüchtig bist, you know you've sinned. Dann weißt du, dass du gesündigt hast. If whatever sin you've committed, that is a black sin. Welche Sünde auch immer du begangen hast, die eine schwarze Sünde ist. At least you cannot deny that it's wrong. Du kannst es zumindest nicht leugnen, dass es falsch ist. You can try. Du kannst es zwar versuchen, but it's not that easy. Aber es ist nicht so leicht. But this sin is so subtle. Aber diese Sünde ist so verborgen. That we would actually worship the Lord because we have it. Dass wir sogar Gott anbeten, deshalb, weil wir sie haben. That's why he says to the Galatians, are you so foolish? Deshalb sagt er zu den Galatern, seid ihr so töricht? You began in the spirit. Ihr habt im Geist begonnen. And now you want to finish it in the flesh. Und jetzt wollt ihr im Fleisch vollenden? This is such a great temptation. Das ist so eine große Versuchung. And that temptation will put our future, our family and our faith more at risk than anything else. Und diese Versuchung wird unsere Zukunft, unsere Familie und unseren Glauben mehr aufs Spiel setzen als irgendetwas anderes. Because with my own righteousness, denn mit meiner eigenen Gerechtigkeit, I can resist things to a degree, da kann ich Dingen widerstehen bis zu einem gewissen Grad, and for a time, und für eine Zeit. And then it builds up, and then the dam breaks. Und dann wird es immer mehr und der Damm bricht. And then I go all the way over to the other side. Und dann schwemmt es mich ganz auf die andere Seite. Now look at verse 4. Und schauen wir uns Vers 4 an. Did you suffer so many things in vain? Or experience so many things in vain? So Großes habt ihr vergeblich erfahren? If indeed it was in vain? Wenn es wirklich vergeblich ist. Here it is, verse 5. Does he then who provides you with the Spirit, Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und works miracles among you, und Wunderwerke unter euch wirkt, does he do it by the works of the law or by hearing with faith? Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? See, the law always says do. Das Gesetz sagt immer tu. And faith always says it's done. Und Glaube sagt immer, es ist getan. The works always wants to finish it. Werke wollen versuchen es immer zu beenden. And faith always says it's finished. Und Glaube sagt immer, es ist vollbracht. Works always trusts in itself. Werke vertrauen immer an sich selbst. To walk in the requirement of the Lord. Um in den Anforderungen des Herrn zu gehen. Faith always looks to the Lord. Und Glaube sieht immer auf den Herrn. For example, zum Beispiel, it's Sunday morning. Sonntagmorgen. Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. What's that? Ding-dong. Was ist That's das? That's the alarm clock. Das ist der Wecker. What does it mean? Was bedeutet das? We gotta go to church. Ich muss in die Gemeinde gehen. You're kidding me. Ah, du machst Witze. I'm so tired. Ich bin so müde. I'm not going. Ich gehe nicht. I'm tired too. Ich bin auch müde. You wanna go? Du willst gehen? No. Na? Are you gonna go? Gehst du? Yeah. Ja. How are you gonna go? Wie gehst du? I'm gonna pray. Ich werde beten. Ask God. Gott fragen. To help me. Mir zu helfen. Do what I should do. Das zu tun, was ich tun I'll sollte. I'll be happy in the end. Und am Ende werde ich glücklich sein. What are you gonna do? Was wirst du machen? I'm gonna trust in myself. Ich werde in mich selbst I'm vertrauen. Gonna stay home. Und ich werde zu Hause bleiben. There's two ways to look at it. Es gibt zwei Arten, wie man I can auf das schauen look to kann. Myself ich kann auf mich selbst schauen and say, can I do this? Und sagen, kann ich das tun? Can I love my wife? Kann ich meine Frau lieben? Can I honor my husband? Kann ich meinen Ehemann ehren? Can I love my kids? Kann ich meine Kinder lieben? Can I pray for my enemy? Kann ich für meinen Feind beten? Can I give generously? Kann ich großzügig geben? What am I looking to? Worauf schaue ich? Can I cross the sea? Kann ich das Meer überqueren? To a degree I can do it in myself. Bis zu einem gewissen Grad kann ich es aus mir selbst heraus sure, machen. Sure, the natural man can be generous. Der natürliche Mensch kann großzügig sein. The natural man can go to church every Sunday. Der natürliche Mann kann jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. The natural man might even be able to pray for his enemy a little bit. Der natürliche Mensch kann vielleicht ein bisschen für seine Feinde sogar But beten. There'll be no joy. Aber es wird keine Freude darin sein. And this is the difference. Und das ist der Unterschied. Am I looking to myself? Schaue ich auf mich selbst? Or am I looking to the Lord? Oder schaue ich auf den Herrn? Is it faith in me? Ist es Glauben in mich? Or is it faith in the Lord? Oder ist es Glauben in den Herrn? And we can use an illustration that will help us to understand. Wir können ein Bild verwenden, um das besser zu verstehen. You can look at a sailboat. Wir können uns ein Segelboot anschauen. And a rowboat. Und ein Ruderboot. And if I'm in the rowboat, wenn ich im Ruderboot bin, I have immediate, just immediate production. Dann habe ich sofort sofortigen Fortschritt. I stick the row, the oar in the water. Ich stecke das Ruder in das Wasser. I'm in control. Und ich habe Kontrolle darüber. And it's very satisfying. Und es ist sehr zufriedenstellend. I can turn it. Ich kann es wenden. I can maneuver it. Ich kann es manövrieren. I'm in control. Ich kontrolliere es. Hey, this Christianity is easy. Dieses Christenleben ist leicht. Oh yeah, no problem. Look at this. Kein Problem, schau. I can do all kinds of stuff. Ich kann alles Mögliche tun. I am a Christian. Ich bin ein Christ. Finally, I got it down now. Jetzt habe ich's begriffen. And then you have the person with the sailboat. Und dann hast du den mit dem Segelboot. Who's very dependent on the wind. Der sehr auf den Wind abhängig ist. And he gets in his boat. Der geht in sein Boot rein. You know, he's playing around with the sail. Und er spielt ein bisschen mit dem Segel. Trying to put it up and versucht's raufzugeben. He's getting tangled and he doesn't know how to work it and he's und, like. Dann verwickelt sich das. He's trying to get familiar with it. Und er versucht damit vertraut zu werden. And that sail represents the promises of God. Und dieses Segel repräsentiert die Verheißungen Gottes. And the other guy's looking at him like, "What are you wasting your time for?" Und der andere im Ruderboot schaut ihn an und sagt, warum verschwendest du just deine Zeit? Just do it. Mach's einfach. Just you can do it. You're a human. Du kannst es machen. Du bist ein Mensch. You've got energy. You've du got motivation. Energie. Du hast Motivation. You just read your Bible. Und lies deine Bibel. Just do it. Geht schon, mach's. The problem is, das Problem ist, what will happen in the months to come? Was wird in den Monaten geschehen? And how do I know I'm trusting myself? Und wie weiß ich, dass ich mir selbst vertraue? The number one characteristic that I'm trusting myself. Die Nummer eins Charakteristik, dass ich mir selbst vertraue. Is in Luke 18 verse 9. Ist in Lukas 18 Vers 9. That I despise others. Dass ich andere verachte. Look how they're coming late for worship. Schau, die kommen zu spät zum Lobpreis. They just can't get it down, can they? Die können's, die schaffen's einfach nicht. I can't stand when I'm in worship and someone's walking in. Ich halte das nicht aus. Ich bin im Lobpreis und jemand kommt rein. Look, nobody's got a Bible except me. Schau, niemand hat eine Bibel außer mich. And it's this comparing thing. Und es ist dieses Vergleichen. Because when you are using your strength, wenn du deine Stärke verwendest, it takes energy. Dann benötigt das Energie. And it's work. Und es ist Arbeit. And it's discipline. Und es ist Disziplin. And you're paying a price. Und du zahlst einen Preis. And if I'm paying a price, und wenn ich einen Preis then bezahle, everybody better be paying dann soll a price. Jeder einen Preis bezahlen. I'm not going to be the only one here. Ich bin nicht der Einzige hier, der einen Preis bezahlt. So don't be late. Sei nicht zu spät. Bring your Bible. Bring deine Bibel. And love someone. Und liebe jemanden. Pray for your enemies. Und bete für deine you Feinde. Better forgive as you've been forgiven. Du vergibst besser, or so you'll wie dir have vergeben to ist. Deal with me. Oder du wirst mit mir zu tun haben. It's like, what's wrong with them? Es ist so, was ist damit they got all the right words. Die haben all die richtigen Worte. But something is missing. Aber irgendetwas fehlt. It's Christ. Es ist Christus. It's not Christ living in me. Es ist, Christus lebt nicht Christ in mir. Is not like that. Christus ist nicht so. I have been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nevertheless, I live. Und dennoch lebe ich. Yet not I, but Christ lives in me. Aber nicht ich lebe, sondern Christus and in mir. The life that I now live in the flesh. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe. I live by faith in the Son of God. Lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. That means I'm looking to him. Das bedeutet, ich schaue auf ihn. And that means when I can't do things. Und das bedeutet, wenn ich Dinge nicht tun that's kann. Okay. Das ist okay. When I don't want to do things, that's okay. Und wenn ich Dinge nicht tun will, das ist okay. I don't feel like preaching today. Ich glaube nicht, dass ich heute predigen mag. That's okay. Das ist okay. I don't want you to always feel like preaching. Ich möchte nicht, dass du dich immer fühlst, als müsstest du predigen. I want you to look to me. Ich möchte, dass du auf mich schaust. You do what I want you to do. Und du tust, was ich möchte, and dass I du will tust. Give you the joy to do what I want you to do. Und ich gebe dir die Freude, das zu tun, was ich möchte, dass do du tust. Do you know how releasing that is? Wisst ihr, wie befreiend das ist. When I have to do something, wenn ich etwas tue, that I'm supposed to do, oder tun muss, was ich tun when müsste. When I sit down on a Saturday night, und ich setz mich hin am Samstagabend, and everybody else is out somewhere, und jeder ist irgendwo draußen, having dinner or somewhere having fun, und hat ein Abendessen oder macht Spaß, and I'm at home, und ich bin zu Hause, and I gotta study for tomorrow, und ich muss studieren für morgen, I don't feel like it, ich fühl mich nicht danach. I say, God, I don't want to do this, und ich sag Gott, ich möchte, why don't we just make a deal, you give me something real quick. Und warum machen wir nicht einen Handel? Du gibst mir etwas ganz schnell. I just don't feel like, I don't feel like sitting here tonight. Ich möchte nicht hier sitzen heute Abend. And God says that's okay. Und Gott sagt, das ist okay. You're not supposed to feel like it. Du musst dich nicht danach fühlen. Don't trust yourself. Vertrau nicht dir selbst. Just relax. Entspann dich. The way you feel is okay. So wie du dich fühlst, das ist okay. Relax. Entspann dich. And when I know it's okay. Und wenn ich weiß, dass es okay ist. Then suddenly it's I'm looking to him. Dann schaue ich plötzlich auf ihn. I'm not looking at myself. Und ich schaue nicht auf mich selbst. But away from myself. Aber weg von mir selbst. I say, okay, Lord, I'm here, and I'm just going to open by faith. Und ich sag, okay, Herr, ich bin da jetzt, und ich öffne die Bibel im Glauben. Let's go. Lass uns beginnen. And suddenly, you look at the sail. Und plötzlich, du schaust auf das Segel. It's not moving. Es bewegt sich nicht. And then suddenly. Und plötzlich fängt es an, sich zu bewegen. And you think, und du denkst dir, this is the Lord. Das ist der Herr. And suddenly the sail fills, und plötzlich füllt sich das Segel a little more, immer mehr. And suddenly the boat starts to move, und plötzlich beginnt das Boot sich zu bewegen. And the guy who was looking over at you, criticizing you. Und der dich angeschaut hat von ferne und dich kritisiert hat. Come on, get to work, you lazy Christian. Come on, fang an zu arbeiten, du fauler Christ. You know all that I do. Weißt du, was ich alles mache? I read my Bible every morning. Ich lese meine Bibel jeden Morgen. I pray for my enemies. Und ich bete für meine Feinde. I go to the street and do street ministry. Und ich gehe auf die Straße und mache dort Dienst. I haven't missed church in 52 years. Und ich habe in den letzten 52 Jahren den Gottesdienst nicht einmal verpasst. Was ist falsch mit dir? I'm waiting on God. Ich warte auf Gott. Don't wait for joy, just do it. Warte nicht auf die Freude, tu's einfach. I've never waited for joy, look at me. Ich habe nie auf die Freude gewartet, schau mich an. Don't you want to be like me? Möchtest du nicht so sein wie ich? No, I don't actually. Na, eigentlich nicht. Don't. We wait on the Lord. Wir warten auf den Herrn. And we trust in him. Und wir vertrauen auf and ihn. And we know that when we don't feel like doing something, und wir wissen, wenn wir uns nicht danach fühlen, etwas zu tun, that's good. Das ist okay. That's good. Das ist gut. That's fine. Just relax. Das ist gut. Entspann dich einfach. And in that moment, you just look to the Lord. Und in diesem Moment schaust du einfach auf den Herrn. And say, Lord, you know, we can't get through these winds. Und du sagst, Herr, wir können nicht durch diesen Wind durch. It's not happening. Das passiert nicht. And the Lord comes on the scene. Und der Herr kommt dann auf and die, suddenly auf die he's blowing into my sails. Und plötzlich bläst in meine Segel. And I can sense it in my spirit. Und ich spüre das im Geist. I was so tight. I was so locked up. Ich war so gebunden. I was so overworked this week. Ich war so überarbeitet. And the last thing I want to do, I just want a night off. Und das Einzige, was ich jetzt möchte, ich möchte einen Abend frei haben. I gotta study for tomorrow. Ich muss jetzt für morgen studieren. What? I don't feel like studying. It's okay. Ich fühle mich nicht danach. Just es ist okay. Relax. Entspann relax. Dich einfach. It's okay. Es ist okay. Go watch the Olympics for an hour. Schau dir die Olympischen Spiele für eine Stunde an. You think I can, Lord? Du denkst, das kann ich machen, go watch the Olympics for an hour. Schau dir die Olympischen okay, Spiele I'll be right back. Okay, ich komme gleich wieder. Hey, that was good, Lord. Das war gut, Herr. You ready? Bist du bereit? Yeah, I'm ready. Ja, ich bin bereit. Okay. You're right? Yeah, I'm fine. Yeah. I still got nothing, but hey, Lord. Ich habe nichts, aber Herr. My sails are ready. Meine Segel sind bereit. If you breathe on me, wenn du auf mich atmest, I'm with you. Dann bin ich mit dir. And suddenly the Lord is breathing. Und dann plötzlich bläst der Herr. Because you're not looking to yourself. Und weil du schaust nicht auf dich selbst. And suddenly your little sailboat is just flying. Und dann plötzlich dein kleines Segelboot, es fliegt. And here's this guy in the rowboat, and he's been there like 2 hours now. Und hier ist dieser im Ruderboot, der jetzt schon seit 2 Stunden hier rudert. And you just come right by him. Und du fliehst an ihm vorbei. And you're not even doing anything. Und du tust gar nichts. All you're doing is maneuvering the rudder. Und alles, was du tust, du bedienst nur das Ruder. And now you're doing little circles around him, like, hey. Und dann machst du Kreise um ihn herum. And it's effortless. Und es ist ohne Abmühen. And you're accomplishing so much. Und du erreichst so viel. Because it's the Lord. Denn es ist der Herr. And he said, did you receive the Spirit of the Lord by doing something? Und er sagt, hast du den Geist des Herrn empfangen, indem du etwas getan or hast? Or by hearing something? Oder dadurch, dass du etwas gehört and hast? And it's when we listen to the Lord, wenn wir auf den Herrn hören, that he breathes on us. Dass er auf uns bläst. And when he breathes on me, wenn er auf mich bläst, I get so much joy, dann bekomme ich so viel Freude, and such a peace, und so einen Frieden, that I can accomplish so much more, dass ich so viel mehr erreichen kann, than I could ever do it on my own. Was ich niemals alleine machen könnte. And the wonderful thing is, I'm not comparing myself anymore. Und das Wunderbare ist, ich vergleiche mich nicht mehr. If someone comes in late, I just think, wow. Wenn jemand zu spät kommt, dann denke ich einfach nur, poor guy, man, they're missing something. Wow. Armer Kerl, der hat so viel verpasst. Wow. I gotta pray for them. Ich muss für sie beten. And people just get jealous of your joy. Und Menschen werden eifersüchtig auf deine and it's Freude. Contagious. Und es ist ansteckend. And they want to be like you. Und sie möchten so wie du sein. And then they fall to the temptation of trying to imitate you. Und dann kommen sie in die Versuchung, dich nachzuahmen. Instead of imitating your faith, anstatt deinen Glauben nachzuahmen. See that? Seht ihr das? If we imitate someone's outward life, wenn wir das äußerliche Leben von jemandem versuchen nachzuahmen, they pray when? Wann beten die? How big is their Bible? Wie groß ist die Bibel von denen? Which pages do they read? Welche Seiten lesen sie? What kind of pen do they have? Welchen Schreiber benutzen sie? What kind of shoes do they wear? Welche Schuhe haben sie? I can do that. Das kann ich auch machen. Wrong answer. Falsche Antwort. That's another trap. Das ist eine weitere Falle. All I'm doing is producing my own righteousness by copying someone else. Alles, was ich dann mache, ich produziere meine eigene Gerechtigkeit, indem ich jemand anderen nachahme. And don't realize that what is happening in that person's life is from the Lord. Und sehe nicht, dass das, was in dem Leben dieser Person geschieht, ist vom Herrn. And to imitate their faith in God. Und ihren Glauben in Gott nachzuahmen. And to wait on the Lord. Und nicht auf den Herrn zu warten. If I don't feel like studying, wenn ich nicht, mich nicht danach fühle zu studieren, take a walk. Dann geh spazieren. Watch a little bit of the Olympics. Schau dir die Olympischen Spiele get something an. To eat. Nimm dir was zum Essen. Relax. Entspann dich. Just relax. Entspann dich einfach. Wait on the Lord. Warte auf Gott. Don't force anything. Versuch nicht, das zu erzwingen. Go to bed early. Geh früh schlafen. If God's not there, I'm not going to force this thing. Wenn Gott nicht da ist, dann werde ich das nicht erzwingen. I'm going to wait on the Lord. Ich werde auf den Herrn warten. And get my sails ready. Und meine Segel bereit machen. And when he breathes on me, und wenn er auf mich bläst, I am walking in the Spirit. Dann gehe ich im Geist. And then the yoke is easy and the burden is light. Und dann ist die Last leicht und das Joch sanft. Watch out for the most dangerous card you can pull. Gib Acht auf die gefährlichste Karte, die du ziehen kannst. The card of my own righteousness. Die Karte meiner eigenen Gerechtigkeit. Watch what I can do. Gib Acht, was ich tun kann. Wow. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel, thank you this morning. Danke heute Morgen. It's not about us. Es geht nicht um uns. It's about you. Es geht um dich. Thank you for all you've given us in Christ. Danke für alles, was du uns in Christus gegeben hast. And Lord, we thank you that the yoke is easy and the burden is light. Und Herr, wir danken dir, dass das Joch sanft ist und die Last leicht. And if we walk in the Spirit, und wenn wir im Geist wandeln, we will not fulfill the lust of the flesh. Werden wir die Lust des Fleisches nicht erfüllen. And we thank you that we are crucified with you. Und wir danken dir, dass wir mit dir gekreuzigt sind. And the life that we now live, und das Leben, das wir jetzt leben, we live by faith in you. Leben wir im Glauben an dich. Thank you. Danke. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr.